Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik und Geschichten über und von Clowns und Narren. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. We'll be right back. Laughing Academy heißt diese Nummer. Gespielt wurde sie von einer englischen Band mit dem interessanten Namen Punishment of Luxury, Bestrafung des Luxus. Die Texte der Songs sind bei der LP leider nicht mit abgedruckt, aber das bisschen, was ich vom Text verstehen kann, und das Design der LP-Hülle lassen mich vermuten, dass die Lachakademie von Punishment of Luxury kein Ausbildungsinstitut für Zirkusclowns ist. The Laughing Academy, diese LP von Punishment of Luxury, erschien anno 1979. Frühjahr 67 war das ein großer Erfolg von Manfred Mann. Bis auf Platz 4 der britischen Charts kam der Song Haha, said the Clown mit dem unirdischen Flötenklang des Mellotrons als Erkennungszeichen und mit einigen überraschenden, ungeraden Takteinschüben während der Strophe. Um Clowns und Narren geht's noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Hier ist eine andere britische Band mit dem Selbstporträt eines totgeweihten Mannes. Irgendetwas Schmerzhaftes in seiner Biografie hat ihn dazu gebracht, sich von den Menschen zurückzuziehen auf einen weit entfernten Hügel. Er spart nicht mit Selbstkritik, die Probleme liegen seiner Meinung nach in seiner Psyche. Am Ende des Songs formuliert er Hoffnung auf ein besseres Leben für die nachkommenden Generationen. Am Ende der 3 Strophen stehen die Zeilen »Fools pass laughing still«, »Fools smile as they kill« und schließlich »Fools die laughing still«, zu Deutsch »Narren ziehen vorbei und lachen noch immer, Narren lächeln, wenn sie töten, Narren sterben und lachen noch.« Thank you. My soul, but tears will leave a stain. Deep Purple anno 1971 mit einem Track von ihrem Album Fireball. Fools heißt die Nummer. Und um Fools und Clowns geht's heute Nacht im Soundcheck von Deutschlandfunk, um Narren und Clowns auf der Bühne und im Leben. Fool heißt das nächste Stück. Thank you. war der Instrumentalpart des Songs Fool von der San Franciscoer Band Quicksilver Messenger Service. 12 Minuten lang ist das Stück über den Narren im Original zu finden auf dem ersten Album von Quicksilver Messenger Service. Es heißt so wie die Band und erschien in den USA im Mai 1967. 2 Jahre später kam diese Musik aus Chicago. Clown heißt der Track. Just as was the same, the song is double red. Oh, who- Chicago mit Jerry Goodman Geige. Ein Track von ihrem Debütalbum aus dem Jahr 1969. Clown heißt der Song. Zuerst ist da von einem Clown die Rede, der die Menschen runterzieht. Wer ist dieser Clown, der die Leute mies draufbringt? Schaut mal genauer hin. Und in der nächsten Strophe wird dann von Freaks und einer neuen Richtung gesprochen. Und dann wird wieder die Frage nach dem Clown gestellt. Wer ist dieser Clown, der der Liebe unter die Leute bringt? Lasst ihn nur machen. Who's that clown spreading love around? Well, let him be. A Fool for You heißt der nächste Song. I know you told me now. And it was such a long time ago. You said that you didn't want me now. You said you didn't love me no more. But I wanna know, oh, what make me be now? What make me be your child? A fool for you. Oh, yes I am. I'm a fool for you. And I know you told me now. Didn't want me around. Oh, and I know. I said I know you got another woman right here in town. But I wanna know. Oh, oh, what make me be now? What make me be your child? A fool for you. I'm a fool for you. I wanna tell ya, it's not your clothes, and it's not your wall. Oh, and I know. I said I know it's not your easy talk. A damn fool for you. Oh, yes I am. I'm a fool for you. I did you ever wake up in the morning now? Yeah. Just about, I said just about the break of day. Yeah. You reach over. I said you reach over and feel your pillow. Oh yes you will. Uh-huh. And where your baby, I said where your baby used to lay. Yeah. And then you put on, I said you put on your car. I know you will now. Uh-huh. Like you never, no, like you never, never, never cried before. Yeah, yeah. And I know that you even cry so loud. Yes, you will. Mm-hmm. That you'll have the preacher I said you'll have a preacher drinking wine next door. Yeah. But I want to tell you that ever since I was 2 years old, yes, I was now. I keep on trying to prove that I'm a little fool for you, baby. Yes, I am. Yes, it is now. That's why I keep on trying to prove that I'm a little fool for you, daddy. Yeah. And I know that it's something. It's got to be something. Um Clowns und Narren geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das waren gerade Ike und Tina Turner mit einem Song von Ray Charles, A Fool for You. Ray Charles' eigene Version erschien erstmals 1955 auf einer Single. Die Version von Ike und Tina Turner muss Mitte der 60er Jahre aufgenommen worden sein. Dass Mann oder Frau in Liebesdingen schon mal zum Narren wird, ist auch Thema des nächsten Songs. Send in the Clowns, ein Song über eine Dreiecksbeziehung, der mit der Selbsterkenntnis endet, man brauche nicht nach Clowns zu rufen, die handelnden Personen sind selber die Clowns. My fault, I feel. that you'd want what I want. Sorry, my dear, but where are the clowns? There ought to be clowns. Quick, send in the clowns. What a surprise. Das war zum zweiten Mal in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk der Song Send in the Clowns, diesmal in der Version von Barbara Streisand von ihrem 85er-Album Broadway. Um Narren und Clowns geht's in dieser Soundcheck-Folge. Hier ist ein Lied, in dem vom himmlischen Gefühl des Verliebtseins gesungen wird. Dieses Gefühl macht einen zum Narren, der sich traut, Gefilde zu betreten, in die selbst Engel sich nicht wagen. Fools rush in where angels fear to trail, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never, never, never, never go. But wise men, they don't fall in love. So how are they to know? How are they to know? When we met, I felt my life began. So open up your heart and let this fool rush in. Yes, baby, when we first met, my whole life had just began. So won't you open up your little heart and let this fool rush in. When we met, I felt my life began. So open up your little heart and let this fool. Diablos aus Detroit Mitte oder Ende der 50er Jahre mit Fool's Rush In. Hier ist ein Lied gesungen von einem Clown am Ende einer elisabethanischen Komödie, The Wind and the Rain. Erich Fried hat den Beginn und das Ende dieses Liedes folgendermaßen übersetzt. Einst, als ich ein Bub war und sonst nicht viel, ah ja, bei Regen und bei Wind, war ein närrisches Ding nur ein Kinderspiel, denn der Regen, der regnet jeden Tag. Und am Ende heißt es, ja, die Welt steht schon lange und macht sich nichts draus, ah ja, bei Regen und bei Wind, doch das Stück ist nun aus und ich bitt um Applaus, denn wir wollen euch gefallen an jedem Tag. When that I was and a little tiny boy with hair, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain it raineth every day, with hair. The wind and the rain, for the rain it raineth every day. But when I came to man's estate with hay, oh, the wind and the rain, against knave and thief men shut their gate, for the rain it raineth every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain it raineth every day. But when alas I came to wife with hay, oh, the wind and the rain, by swaggering I could never thrive, for the rain it raineth every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain when I came unto my bed with hay, oh, the wind and the rain, with toss but still had drunken head, for the rain it raineth every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain it raineth every day. A great while ago began with hay, oh, the wind and the rain, but that's all while our play is done, and we'll strive to please you every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain it rains. Das war der Schlussgesang des Narren aus William Shakespeares Komödie »Was ihr wollt«. Der Komponist der Melodie, auf die Shakespeares Text gesungen wurde, ist nicht überliefert, dafür aber der Name des Interpreten, der gerade zu hören war, Alfred Deller. Pierrot, mein Lachen hab ich verlernt, das Bild des Glanzes zerfloss. Weht die Flagge mir nun vom Mast. Mein Lachen hab ich verlernt. Oh, gib mir wieder Rosa aus der Seele, Gebet an Pierrot, eines von 21 Gedichten von Albert Giraud über Pierrot Lunaire in der Vertonung von Arnold Schönberg aus dem Jahr 1912. Knapp 2 Stunden mit Musik über und von Clowns und Narren sind fast vorbei. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Dank an dieser Stelle auch an Martin Ziegler für die Platten mit Nino Rota Musik. Zum Schluss hier der Pianist Bill Evans mit seinem Trio, Philly Joe Jones Schlagzeug und Sam Jones am 15. Dezember 1958 mit Young and Foolish.